nicht vergehen. Suche nach der Schuld in mir, versuch dich zu verstehen, statt das Geschehen zu verdrehen, wie wir es meistens tun. Immer drüber nachzudenken, will mich ausruhen. Es ist schon in meinem Kopf, ziehen Gedanken ihre Kreise nur um dich. Schweißgebadet quäl ich mich und krieg dort kein Auge zu. Endlich möchte ich wissen, hörst du mich nicht? Und ich lieg wieder mal schlaflos. Hey, was ist denn mit morgen? Schlaflos ohne dich. Schlaflos lieg ich hier und mach mir Sorgen. Kann ich leben ohne dich? Schuld ist doch bloß deine Eitelkeit. Lässt mich allein, kann ich ohne dich sein. Und weiß nicht, wer soll mich von dieser Last befreien. Ich komm nicht mit dem Gedanken klar, was ist passiert. Warum siehst du mich so an, hast mich völlig ignoriert. Liegt es an mir oder bin ich's mir nur ein? Schließt du mich nicht mehr in deine Träume ein? Schlaflos!